Welker Suda singt mit Macht. Der Welker Suda singt mit Macht. Der Welker Suda singt mit Macht. Und schließt den Kampf. Und schließt den Kampf. Und schließt den Kampf. Der Welker Suda singt mit Macht. Der Welker Suda singt mit Macht. Und schließt den Kampf, und schließt den Kampf.